sich für dich interessieren. Ihre Worte, ihre Bilder sind gut durchdacht und kommen an. Die Strategie scheint aufzugehen. Sie verkaufen sich, verkaufen dich und sagen niemals, was sie wollen, sondern was du hören willst. Der Werdegang ist vorauszusehen. Wo die meisten sind, da werdet ihr gehen. Die Betroffenen merken es zuletzt. Habt ihr euch gut in Szene gesetzt? Die Stilikonen geben es vor und die Masse macht es nach. Zeichen der Zeit schon längst erkannt, schwimmen sie auf der Welle mit. Der Bedarf ist völlig abgedeckt, doch wo es beginnt, modern zu sein. Sie tragen die Sache nicht im Herz, sondern nur an ihrem Leib. Der Werdegang ist vorauszusehen.